Der Führer traf heute Vormittag von München kommend in der Reichshauptstadt ein. Er wurde auf dem Bahnhof von Generalfeldmarschall Hermann Göring und Reichsminister Dr. Lammers empfangen. Adolf Hitler wurde auf der Fahrt zur Reichskanzlei von den Berlinern, die von dem ruchlosen Attentatsversuch auf den Führer bereits gehört hatten, mit tiefster Ergriffenheit und überschäumender Liebe gegrüßt. Die BZ am Mittag schreibt: In den Stunden, als das Attentat bekannt wurde, gab es nicht einen einzigen unter uns, dem nicht der Atem über dieses Verbrechen stockte. Zugleich aber wird jeden von uns ein Gefühl unsagbaren Dankes an die Vorsehung durchströmt haben, denn der Führer lebt. Der Allmächtige, der bisher des Führers Weg in so sichtbarer Weise segnete, vor allem an jenem grauen Novembertag heute vor genau 16 Jahren, schützte und beschirmte auch gestern den Führer, als er mit seinen Kameraden von einst mit seiner alten Garde an jener Stätte weilte, die schon in den Jahren des Kampfes die Hauptstätte der Bewegung war. Der deutsche Dienst erhebt die Frage nach den Mördern. Er schreibt: Heute wissen wir noch nicht im Einzelnen, wie diese verbrecherische Tat vorbereitet wurde und wie sie möglich war. Eines aber wisse man: Die Anstifter, die Geldgeber, diejenigen, die eines so niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Gedankens fähig sind, das sind dieselben, die schon immer mit Meuchelmord in der Politik gearbeitet haben. Es sind die Agenten des Secret Service, des englischen Geheimdienstes. Hinter ihnen stehen die britischen Kriegshetzer. Der deutsche Dienst schreibt weiter: Wenn irgendein Ereignis die Entschlossenheit der deutschen Staatsführung, den unerschütterlichen Siegeswillen des deutschen Volkes, die Treue eines jeden Einzelnen von uns zum Führer steigern konnte, dann sei es dieser Mordversuch an Adolf Hitler gewesen. Aber England soll das deutsche Volk kennenlernen. In den Kampf, der nun beginnt, trete das deutsche Volk nach diesem Ereignis wahrlich wohl vorbereitet ein.